My mother taught me logic. Meine Mutter hat mich Logik gelehrt. She said, because I said so, that's why. Sie hat gesagt, weil ich es so sage, deshalb. She taught me logic again. Sie hat mich nochmals Logik gelehrt. If you fall out of that tree and break your neck, wenn du von diesem Baum runterfliegst und dir das Genick brichst, you're not coming to the store with me. Dann gehst du mit mir nicht in dieses Geschäft. Okay. My mom taught me foresight. Meine Mutter hat mich Voraussicht gelehrt. She said, make sure you wear clean underwear. Sei bedacht, dass du saubere Unterwäsche trägst. In case you're in a car accident. Für den Fall, dass du in einen Unfall verwickelt wirst. Okay. My mom taught me irony. Meine Mutter hat mich Härte gelehrt. Irony. Ach so, die Ironie, ja. Yeah. Das ist, okay. She said, keep crying. Sie hat gesagt, ja, wein nur. And I'll give you something to cry about. Und ich werde dir schon was zeigen, wofür du weinen kannst oder weshalb du weinen kannst. How many of your mothers have said that? My mother said that. Wie viele Mütter haben so etwas zu euch gesagt? All the time. Did you say it all the time? Wie viele Mütter haben das immer wieder gesagt? Okay. Okay, my mother taught me how to contort. Meine Mutter hat mich gelehrt, wie ich mich verbiegen oder wie sagt man da? Gymnastik machen kann, ja. She said, look at the dirt on the back of your neck. Schau dir den Dreck an hinten auf deinem Hals. My mother taught me stamina. Meine Mutter hat mich eine Ausdauer gelehrt. You will sit there until all that spinach is finished. Du bleibst da sitzen, bis der ganze Spinat aufgegessen ist. Yeah. My mother taught me the circle of life. Meine Mutter hat mich den Kreislauf des Lebens gelehrt. I brought you into this world. Ich habe dich in diese Welt hineingebracht. And I can take you out. Ich kann dich auch wieder hinausbringen aus dieser Welt. Und ich kann dich auch wieder aus dieser Welt hinausschaffen. Yeah. My mother taught me anticipation. Meine Mutter hat mich Voraussehung geplant. Gelehrt. Erwartung oder so. Oder Erwartung, ja. She said, just wait until we get home. Wart bloß, bis wir zu Hause sind. My mother taught me medical science. Meine Mutter hat mich medizinische Kenntnis gelehrt. She said, if you don't stop crossing your eyes, wenn du nicht aufhörst, mit deinen Augen so zu schauen, they will stay like that. Dann werden sie so bleiben. My mother taught me humor. Meine Mutter hat mich Humor gelehrt. She said, when that lawnmower cuts off your toes, wenn dieser Rasenmäher dir deine Zehen abschneidet, don't come running to me. Dann komm nicht zu mir gelaufen. Yeah. And my mother taught me about justice. Meine Mutter hat mich über Gerechtigkeit gelehrt. She said, one day when you have kids, eines Tages, wenn du Kinder haben wirst, I hope they're just like you. Dann hoffe ich, dass die genauso sein werden wie du. So that's mom. Turn with me to Galatians chapter 4 and we'll speak about a very special mom. Blättert mit mir zum Galaterbrief Kapitel 4 und wir werden über eine ganz besondere Mutter sprechen. Very special wife. Eine ganz besondere Frau. Okay. Father in heaven, we ask you to bless this message. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du diese Botschaft segnest. For this Mother's Day. Zum diesen Muttertag heute. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Let's begin with Galatians chapter 4. Beginnen verse wir. 21. Galater 4, Vers 21. Tell me you who want to be under law. Sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt. Do you not listen to the law? Hört ihr das Gesetz nicht? It's interesting, a lot of people want to be under the law. Das ist interessant, weil viele Menschen wollen unter dem Gesetz sein. As strange as it may sound. So seltsam das auch klingt. It's like when certain countries are liberated from evil. Wenn gewisse Länder vom Bösen befreit werden, or from communism, oder vom Kommunismus, certain people after a while say we'd rather have it back. Da sagen gewisse Leute nach einer gewissen Zeit, wir hätten das lieber gerne wieder. Why? Warum? There's a certain amount of security, weil es da ein gewisses Maß an Sicherheit darin gibt. And a certain degree of not having to be responsible. Und ein gewisses Maß auch an nicht verantwortlich sein müssen. When you're under the law. Wenn du unter dem Gesetz bist. You don't have to be accountable to a person. Du musst einem Menschen gegenüber nicht Rechenschaft abgeben. Just a loose accountability to a few rules. Einfach ein wenig Rechenschaft nur gegenüber einigen Regeln. So there's people, there are Christians who want to be under law. Es gibt also Christen, die gerne unter dem Gesetz sein möchten. But Paul says in verse 22. Aber Paulus sagt dann in Vers 22. For it is written that Abraham had two sons, one by the bondwoman and one by the free woman. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. But the son by the bondwoman was born according to the flesh. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren. Just the natural process of human relations. Einfach ein natürlicher Prozess in einer menschlichen Beziehung. And the son by the free woman through the promise. Der Sohn von der Freien jedoch durch die Verheißung. Now this is Sarah and Hagar. Da ist die Rede von Sarah und Hagar. Two mothers, zwei Mütter, each with a son, beide hatten einen Sohn, who had the same father, die denselben Vater hatten. And Abraham speaks of faith, und Abraham spricht vom Glauben, the father of faith. Es heißt also Abraham der Vater des Glaubens. And yet you can have faith. Und dennoch, du kannst Glauben haben, like Abraham, so wie Abraham. But the question is, who's your mother? Aber die Frage ist, wer ist deine Mutter? And there's so many people who believe today, und es gibt so viele Menschen heute, die glauben, like Father Abraham, so wie der Vater Abraham. But the question is, who's your mom? Aber die Frage steht, wer ist deine Mutter? Verse 24. Vers 24. This is allegorically speaking, for these women are two covenants. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. One proceeding from Mount Sinai, eines vom Berg Sinai, which represents the law, das steht für das Gesetz, bearing children who are to be slaves, das in die Sklaverei hinein gebiert. She is Hagar. Das ist Hagar. Now this Hagar is Mount Sinai in Arabia. Und diese Hagar heißt im arabischen Berg Sinai. Verse 25. Vers 25 ist es, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. And corresponds to present Jerusalem. Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. For she is in slavery with her children. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. But the Jerusalem above is free. Das Jerusalem droben aber ist frei. She is our mother. Und das ist unsere Mutter. Wow. This gives you Gänsehaut, right? I mean, it gives you goosebumps. Das führt zu Gänsehaut, nicht right? Wahr? The Jerusalem above is our mother. Das Jerusalem droben ist unsere Mutter. She bore us. Sie hat uns geboren. And she's always there for us. Und sie ist doch immer da für uns. Verse 27. Vers 27. For it is written. Denn es steht geschrieben. Rejoice, barren woman who does not bear. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebärst. Break forth and shout, for you who are not in labor. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. More numerous are the children of the desolate than the one who has a husband. Denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. And you, brethren, like Isaac, are children of promise. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaac, Kinder der Verheißung. But as at that time he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the spirit. Aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene den nach dem Geist geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. So it is now also. So ist es auch jetzt. Right? It's like that inside of me. Das heißt in mir drinnen. Galatians 5:17. Galater 5:17. Flesh against the spirit. Da ringt das Fleisch mit dem Geist. I've got Ishmael and I've got Isaac inside of me. Ich habe den Ismael und den Isaac in mir drinnen. And then we've got in the religious system we've got Ishmael and Isaac. In einem religiösen System haben wir Ismael und Isaac. We've got true Christianity and then we've got the religious Christianity. Wir haben das wahrhaftige Christentum und das religiöse Christentum. Verse 30, but what does the scripture say? Vers 30, aber was sagt die Schrift? Cast out the bondwoman and her son. Stoßte die Magd und ihren Sohn hinaus. For the son of the bondwoman shall not be an heir with the son of the free woman. Denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. So then, brethren, we are not children of a bondwoman, but of the free woman. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Go back to Galatians 3 with me just for a moment and you'll see what all this means. Nochmals zurück zum Galater 3 ganz kurz und dann werdet ihr verstehen, was das alles bedeutet. Just a few verses from chapter 3 starting with verse 1. Fangen wir an beim Vers 1 Kapitel 3. Paul says, "You foolish Galatians." Der Paulus sagt hier, o unverständige Galater. Who has bewitched you? Wer hat euch bezaubert? Before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. And here it comes, verse 2 and 3. Und nun kommen die Verse 2 und 3. This is the only thing I want to find out from you. Nur dies will ich von euch wissen. Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith? Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Sarah. Sounds like Sahara. Sarah and Hagar. Sarah und Hagar. Right? The works of the law. Die Werke des Gesetzes. Or hearing with faith. Oder das Hören im Glauben. Sarah represents the believer. Die Sarah steht für den Gläubigen. Who hears from heaven. Der vom Himmel her hört. Hagar represents the believer who produces something on their own. Und die Hagar steht für den Gläubigen, der etwas hervorbringt aus seiner eigenen Kraft. Are you so foolish? Vers 3, seid ihr so unverständlich? Having begun by the Spirit, nachdem ihr im Geist angefangen are habt, you now being perfected by the flesh? Wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Did you suffer so many things in vain? So Großes habt ihr vergeblich erfahren? If indeed it was in vain? Wenn es wirklich vergeblich ist? Verse 5 will close. So then, does he who provides you with the Spirit, Vers 5, mit dem wir abschließen wollen, der euch nun den Geist darreicht and works miracles among you, und Wunderwerke unter euch wirkt, do it by the works of the law or by hearing with faith. Tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Hagar represents natural human production. Die Hagar steht für die natürliche menschliche, für das natürliche menschliche Erzeugen von Dingen. Sarah represents the promise. Die Sarah steht für die Verheißung. Abraham speaks of faith and Sarah speaks of grace. Abraham spricht vom Glauben und Sarah von der Gnade. Sarah means princess. Sarah heißt eigentlich Prinzessin. Royalty. König. Hagar was a servant girl. Die Hagar war eine Dienerin. She was property. Sie war Eigentum jemand Sarah anderes. Was royalty. Sarah war eine königliche. Who is our mom? Wer ist unsere Mutter? The law? Das Gesetz? Or grace? Oder die Gnade? With which one do we mix faith? Wo fügen wir den Glauben hinzu? Faith in what I can do for God? Glaube an das, was ich für Gott hervorbringen kann? Or faith in what God can do for me? Oder Glaube an das, was Gott durch mich machen kann? Two entirely different systems. Zwei völlig unterschiedliche Systeme. Which cannot be mixed. Die gar nicht miteinander vermischt werden können. Faith plus grace, Glaube plus Gnade equals joy. Bringt oder es ist gleich die Freude. Isaac, laughter, right? Lachen. Faith, Glaube, and grace und Gnade equals divine laughter. Ist gleich göttliches Lachen. Serving with joy, dienen mit Freude. A Christianity that has power inside. Ein Christsein, das die Kraft in sich drinnen hat. But faith in the law, aber Glaube an das Gesetz brings bitterness, bringt Bitterkeit, anger, bringt Zorn, frustration, every form of evil, jede Art des Bösen. Our mother is Jerusalem, unsere Mutter ist Jerusalem, the one from above, diejenige, die droben ist, because we were born from above, weil wir von oben her geboren wurden. We believed. Wir glaubten, and we were born of God in John 1:13. Und wir wurden von Gott geboren, Johannes 1:13. He breathed his spirit into us. Er haucht seinen Geist in uns hinein. Sarah Hagar. Sarah Hagar. At any moment in our life, in jedem Moment unseres Lebens, we can fellowship with both. Können wir mit beiden Gemeinschaft haben. You mix them, wenn du sie vermischt, and you might as well throw Sarah out. Und du kannst sogar die Sarah da hinauswerfen. But Sarah did something very special. Aber die Sarah hat etwas ganz Besonderes gemacht. It was some 17 years that Hagar and Ishmael had lived with them. So circa 17 Jahre lang hat die Hagar und der Ismael mit ihr zusammen gewohnt. The scholars say. Sagen die Schriftgelehrten. Right? 14 years old Ishmael was when Isaac was born. Der Ismael war 14 Jahre alt, als der Isaac geboren wurde. Another 3 years or so, and then Ishmael is mocking Isaac. Dann folgt noch so circa 3 Jahre und dann hat sich der Ismael über den Isaac lustig gemacht. There was no problem in the house until Isaac came. Es gab kein Problem im Haus, erst bis dann Isaac auf die Bühne kam. There was no problem in my home until I got saved. Es gab keine Probleme zu Hause bis an den Tag, an dem ich errettet wurde. The husband says everything was fine until my wife became a Christian. Der Ehemann sagt, nun alles war okay, bis meine Frau Christin wurde. And the wife says, yeah, everything was fine for you. Und die Frau sagt, ja, alles für dich, alles für dich war okay. I have wisdom, I've learned. Aber nun habe ich Weisheit, ich habe etwas gelernt. I don't have to be your slave. Ich muss nicht länger deine Sklavin sein. I don't have to, I've learned that I'm loved by someone else. Ich habe gelernt, dass ich von jemand anderem geliebt werde. So Sarah says, throw her out. Also sagt die Sarah, wirf sie hinaus. I want her out of my house. Ich möchte, dass sie aus meinem Haus draußen ist. And so God speaks to Abraham and says, do what Sarah says. Und Gott spricht zu Abraham und sagt, mach das, was deine Frau dir sagt. It's interesting when you throw Hagar out. Es ist interessant, wenn man die Hagar hinauswirft, Ishmael goes with her. Dann geht der Ismael mit ihr. We don't spend our life fighting Ishmael. Wir verbringen unser Leben nicht damit, den Ismael zu bekämpfen. You don't even have to confront Ishmael. Du musst dich nicht einmal ihm gegenüber aufstellen. Just get rid of Hagar. Schau einfach, dass du die Hagar loswirst. And Ishmael will go with her. Und der Ismael wird mit ihr wegziehen. And this is law versus grace. Und da stellt das Gesetz stellt sich gegen die Gnade. And it says in verse 27. Und es heißt im Vers 27, rejoice, barren woman, erfreu dich, du nicht begehren, who does not bear, also die nicht gebärt. Break forth and shout. Brich in Jubel aus und rufe laut. It's amazing. For more numerous are the children of the desolate, denn viele sind die Kinder der Einsamen, than the one who has a husband. Mehr als derjenigen, die den Mann hat. And this is the principle. Und das ist das Prinzip dahinter. That blessed are those who realize they can do nothing for God. Gesegnet sind diejenigen, die erkennen, dass sie nichts für Gott bewirken können. They're barren. Die sind unfruchtbar. They are mockable. Das sind diejenigen, über die gespottet wird. They are very vulnerable. Sie sind sehr verwundbar. They look very weak. Sie schauen sehr schwach aus. You can make fun of them. Du kannst dich über sie lustig machen. But blessed are they. Aber gesegnet sind sie. Because the Lord says, I guarantee they will bear more fruit than that person. Weil der Herr sagt, ich garantiere euch, sie werden mehr Frucht hervorbringen als diese da. Because they will trust me. Weil sie auf mich vertrauen. And there's a production in the flesh. Und es gibt ein Hervorbringen im Fleisch. That means nothing to God. Das aber für Gott nichts bedeutet. But think of it like this. Think of a person who has a rowboat. Schauen wir mal, denken wir darüber nach einmal, eine Person hat einen rowboat. Also ein Ruderboot, Yeah. And you're rowing. Und du ruderst. Very easy to understand. Sehr einfach zu verstehen. Very much in control. Sehr kontrolliert. You want to go forward, you row. Du möchtest nach vorne kommen, du ruderst. Slowly your muscles get stronger after years. Deine Muskeln werden langsam stärker nach einigen Jahren. And you can really row. Du kannst dann wirklich rudern. Then you know how to row and turn around. You row with the one hand. Dann weißt du auch, wie man umdreht, wie man mit einer Hand rudert. You can make circles to the right, circles to the left. Kannst nach rechts wenden oder nach links wenden. And then there's the guy over here. Und dann gibt's da den anderen Burschen. Who has a sailboat? Der hat ein Segelboot. Vulnerable. Er ist verwundbar. Because he's very dependent on the wind. Weil er ist sehr abhängig vom Wind. If the wind doesn't blow. Wenn der Wind nicht bläst, he's not going anywhere. Dann fährt er nirgendwo hin. And that's the person who walks by the Spirit. Und das ist der Mensch, der vom Geist her geleitet wird. If God doesn't breathe on me, Wenn Gott mich nicht anhaucht, I'm not going anywhere. Dann komme ich nirgendwo hin. Or am I? Oder schon? Is my boat kind of like this? I have a sail. Schaut mein Boot folgendermaßen aus. Ich habe da das Segel. But I also have the rows. Aber ich habe auch da die Ruder. Just in case the wind doesn't blow. Einfach für den Fall, dass kein Wind geht. You know, I always go back. Dann kann ich immer wieder darauf zurückgreifen. Because there's a certain security in just moving a little bit. You know? Weil da ist ja eine gewisse Sicherheit darin, wenn ich wieder Bewegung schaffen kann. And if God's asleep or he doesn't have time to breathe on me. Und wenn Gott eben gerade schläft oder keine Zeit hat, mich anzuhauchen. I understand. Das verstehe ich schon. I'm very busy too. Ich habe ja auch viel zu tun. And with 6 billion people on Earth today, that's understandable. Und mit den 6 Milliarden Menschen auf der Welt, das ist schon, ja, das verstehen wir schon. For God to overlook me. Dass Gott mich da übersehen no würde. Problem. Kein Problem. I have the rows. I know what to do. Ich habe die Ruder. Ich weiß, was ich tun muss. I just enter into a little bit of human production to help God. Ich komme da einfach ein wenig hinein in menschliches Bewerkstelligen, um Gott zu helfen. The only problem is God will not breathe on me while I have my hands on the oars. Aber das einzige Problem dabei ist, Gott wird mich nicht anhauchen, wenn ich die Hände auf diesen Rudern habe. What I call them, rows? They're called oars. Oars, not rows. I haven't used that word in years. Oars in English. What do you say in German? Ruder. Yeah, also die Ruder, ja. Right. Sind die Ruder. They're called oars. I called them rows about 2 minutes ago. Okay. The issue is, aber worum's geht, that God will not breathe on me. Gott wird mich nicht anhauchen. No wind will come. Da wird kein Wind gehen. While I am playing with the oars. Solange ich mit diesen Rudern da herumspiele. This is Galatians 3. Und das steht in Galater 3. We just read it. Wir haben es gerade Answer gelesen. Me this question. Beantwortet mir folgende Frage. Did you receive the Spirit? Habt ihr den Geist? Did God do miracles among you? Hat Gott Wunder unter euch gewirkt? While you were doing something? Gemacht und das bewerkstelligt, während ihr etwas getan habt? Or while you were listening to something? Oder während ihr auf etwas gehört habt? Was it while you were doing something for me? War das in einer Zeit, wo ihr etwas für mich getan habt? Or was it while you were hearing something from me? Oder war es in einer Zeit, als ihr auf mich gehört habt? Two totally different systems that get crossed. Zwei ganz unterschiedliche Systeme, die sich da überkreuzen. And we have these wonderful 20th century boats. Und wir haben diese wunderbaren Boote da jetzt im 21. Jahrhundert. Große Segel. And then we have these wonderful oars. Wir haben diese wunderbaren Ruder. Just in case. Einfach nur für den Fall. God doesn't hear. Dass Gott nicht hört. But this is where faith is challenged. Aber da kommt die Herausforderung für Because den Glauben. Every single one of us, weil jeder einzelne von uns, like Pastor Matt was telling me a few days ago, so wie mir das Pastor Matt vor ein paar Tagen gesagt hat, me, isn't it interesting? Er hat zu mir gesagt, ist das nicht interessant? The promises of God mean nothing. Die Verheißungen Gottes bedeuten gar nichts, until they're tested in my life. Bis sie in meinem Leben getestet werden. It's true. It means nothing. Das ist wahr und sie bedeuten nichts. And we are children of promise. Wir sind die Kinder der Verheißung. Our mother is the new Jerusalem. Unsere Mutter ist das neue Jerusalem. That is coming in Revelation 21. Und dieses Jerusalem wird kommen in Offenbarung 21. And all the people that have gone ahead of us. Und all die Leute, die uns schon vorausgegangen like Walter sind. Palm, so wie der Walter Palm. And Doru. Und Doro, and Karen, und die Karen and all the others, und all die anderen. They're already there. Die sind schon dort. They're having a wonderful time. Denen geht schon wunderbar. They're just waiting for some more of us to come. Die warten auf einige von uns, die noch kommen sollen. And by the way, some of us are going to be going soon. Und übrigens, einige von uns werden bald dorthin Within gehen. 10 years, we'll have a couple more funerals probably. Innerhalb der nächsten 10 Jahre werden wir vielleicht einige mehr an Begräbnissen and haben. And with all of us. A certain amount of us that are the same age, you know. Und einige von uns sind im gleichen Alter. There's a lot of us between 30 and 40, you know. Gibt viele bei uns, die sind zwischen 30 und 40 Jahre alt. The day is going to come where we're going to have funerals all the time. Da wird die Zeit kommen, wo wir ununterbrochen Begräbnisse haben werden. Wow, when this generation gets to about 60, 70, 80, it's like. Also wenn diese Generation dann 60, 70 oder 80 sein wird. But here it is. Aber so ist es. My mother is the new Jerusalem. Meine Mutter ist das neue Jerusalem. My mother is heaven. Meine Mutter ist der Himmel. She begot me through the Spirit. Sie hat mich durch den Geist erhalten. I came from her. Ich bin von ihr gekommen. And I lean on her. Und ich stütze mich auf sie. How many of us we call? Who do you call when you need help? Dad or mom? Wen ruft ihr an, wenn ihr Hilfe braucht? Die Mama oder den Papa? Oh, Dad's dead, so I gotta call Mom. Na, der Papa, der ist tot, also muss ich die Mutter anrufen. But I call Mom. Aber ich rufe die Mutter an. For some reason, Mom always understands. Und aus irgendeinem bestimmten Grund, die Mutter versteht mich immer. I think. You go to Mom. She tries to understand. Ich denke zumindest. Sie versucht, right? mich zu verstehen zumindest. Mom. Mama. What do we do? Was machen wir? When we don't really sense our Christianity is bearing fruit. Wenn wir nicht wirklich verspüren, dass unser Christsein Frucht hervorbringt. Do we try harder? Versuchen wir es dann noch intensiver? Or do we listen better? Oder hören wir besser zu? Two systems. Zwei Systeme. Here's the guy. Da ist der Mann. Who's in his sailboat in the water. Der sitzt auf seinem Segelboot und ist am Wasser. No wind. Kein Wind. Just sitting there. Er sitzt einfach da. Here comes his legalistic friend. Da kommt sein legalistischer Freund. With the rowboat. Mit dem Ruderboot. What are you doing there, friend? Was machst du da, Freund? Waiting on God. Ich warte auf Gott. You don't wait on God. You get with it. Was? Du wartest nicht auf Gott, sondern du gehst mit ihm. Come on, you've got a brain. Komm, hast du doch Verstand? Just be proactive. Sei proaktiv. Get with it. Geh mit ihm. Obey the commandments. Gehorche den Geboten. There's enough commandments in that book to obey every day. Obey the commandments. Es gibt genug Gebote in diesem Gebot, in diesem Buch, die kannst du jeden Tag gehorchen. Love one another. So wie ich zum Beispiel das mache. Liebe den Nächsten. Weißt du, was ich meine? Also mach das. Right? And he's just rowing away. Und er rudert einfach da And weg. He's so secure, 'cause he's always moving. Und er ist so sicher, weil er sich ständig weiter bewegt. Sometimes slower. Manches but he's always moving. Aber er bewegt sich immer fort. And here's the spirit believer. Und da ist der Gläubige, der geistgefüllt ist. Er wartet auf Gott. And God knows just how long to leave him there. Und Gott weiß ganz genau, wie lange er an dieser Stelle bleiben soll. And God will leave him there. Und Gott lässt ihn dort. To cause him to walk by faith. Damit er im Glauben wandelt. But I'm not producing anything. Aber ich bringe nichts hervor. I'm not fruitful in my own eyes. Ich bringe keine Früchte hervor in meinen eigenen Augen. It's okay, you just stay right there. Das ist schon okay. Bleib einfach da. Yeah, but he's mocking me. Ja, aber der spottet über mich. Look how far he's gone. Schau, wo der schon ist. He's already 100 meters. Der ist schon 100 Meter weiter. Don't worry about him. Ach, kümmere dich nicht um ihn. You just relax. Entspann dich einfach. You just learn to hear me. Lerne einfach auf mich zu hören. You develop a good ear. Entwickle dein Gehör. Be in my word. Und sei in meinem Wort. Joshua 1:8. Let this book not depart from your mouth. Lass dieses Buch nicht von meinem Munde weichen. Be courageous. Sei mutig. As you wait, be courageous. Während du wartest, sei mutig. And we're waiting. Und wir warten. And we're waiting. Und wir warten. And we're persecuted. Und wir werden verfolgt. From inside, from outside. Von uns innen drinnen und von außen. And we're waiting on God. Wir warten auf Gott. And suddenly, und plötzlich, a little bit of wind. Ein bisschen Wind. A little bit more wind. Bisschen mehr Wind noch. Suddenly the sails are moving. Plötzlich bewegen sich die Segel. Wow. It's God. Wow. Gott ist coming from above. Von oben kommt das. He's touching my heart. Er berührt mein Herz. And suddenly it catches the sail. Und plötzlich wird das Segel erfasst. And you begin to move. Und du beginnst dich zu and bewegen. Think, look at this, we're going. Und du denkst dir, wow, schau, wir fahren. We're not going so fast, but we're going. Also wir fahren nicht so schnell, aber wir fahren. And then suddenly there's more wind. Und plötzlich gibt es mehr Wind. And suddenly we're really moving along now. Und plötzlich fahren wir wirklich dahin. And that guy who's about 100 meters in front of us. Und der da vielleicht 100 Meter vor uns war. We're just kind of cruising along. Wir fahren da einfach vorbei. And there's a beautiful wind. Und da gibt's einen wunderbaren Wind. And this guy's just like. Und der rudert und rudert. And he's really working his Christianity. Yeah. Und der arbeitet wirklich in seinem Christsein. He's a disciple. Der ist ein Jünger. And Paul told Timothy. Be a good soldier. Ach, der Timothy hat gesagt, sei ein guter Soldat. And Jesus said, take up your cross and und Jesus hat gesagt, nimm dein Kreuz auf dich. And if you don't love your mother, you love your mother and father more than me. Und wenn du deinen Vater und deine Mutter mehr liebst als mich, and you're not worthy of me. Dann bist du meiner nicht wert. And I loved him. I love not myself even unto death. Und ich liebe mich selbst nicht bis zum Tode nicht. Revelation 20. Revelations 12:12, I think it is. Offenbarung 12:12. And here comes this other guy, just like woo. Da kommt der andere. And he's just sailing by. Und der segelt einfach and he's vorbei. Just cutting the water like he's a like a battleship. Und der schneidet durch das Wasser wie ein Schlachtschiff. And it's effortless. Und das ist ohne Anstrengung. And he's just holding the rudder. That's all. Und der hält einfach nur das Ruder, dieses Steuer. There he goes. And here's Mr. Legalism. Und da ist der Herr Legalismus. Hey, that's cheating. Hey, du schummelst. You can't be happy. Du kannst doch nicht glücklich sein. You can't be joyful. This is hard work. Du kannst keine Freude haben. Das ist doch eine schwere Arbeit. No, that's spirituality. Nein, das ist Geistlichkeit. And it takes faith. Und das braucht Glauben. It takes faith to wait on God. Es braucht Glauben, auf Gott zu warten. And once God answers, und wenn dann Gott einmal antwortet, you will produce far more, dann wirst du viel mehr than any legalistic person could ever produce. Frucht hervorbringen, als jeder legalistische Mensch es wohl könnte. 15 years ago, vor ca. 15 Jahren, this kid comes to the church, kommt so ein junger Mann in die Gemeinde, and he says to me, you're teaching about grace is heresy. Und er sagt zu mir, deine Lehre über die Gnade, das ist Heresie. He says you never teach about the law. Du lehrst niemals über das Gesetz. The law, the commandments of God. Das Gesetz, die Gebote Gottes. I do. The commandment of God is to believe. Ich mache das ja wohl. Das Gebot Gottes lautet zu glauben. And to love one another. Und sich zu lieben. And I said to him, und ich habe zu ihm gesagt, what has the law ever done in your life? Was hat das Gesetz jemals in deinem Leben bewirkt? Do you have any friends? Hast du irgendwelche Freunde? I don't need friends. Ich brauche keine Freunde. Ever taught a Bible study? Hast du jemals eine Bibelrunde geleitet? Not yet. Noch nicht. Uh-huh. Do you play music? Do you lead worship or anything spielst like that? Spielst du Musik oder leitest du eine Anbetung oder sowas? Ever preach on the street? Hast du jemals auf der Straße gepredigt? Ever been a missionary? Warst du jemals Missionar? Have you ever left your home country and gone overseas somewhere? Bist du jemals aus deinem Heimatland weg und hinaus, übersee irgendwo? Nothing. Nichts. I said, you know what? The Spirit of God has used the tip of my pinky to do more. Weil ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du was? Der Geist Gottes hat in meinem kleinen Finger hier has done more mehr bewirkt than you've done in your whole body. Als du mit deinem gesamten Leib gemacht hast. And it's effortless. Und das ist ohne Anstrengung geschehen. Und das macht Spaß. And it's Isaac. Und das ist der Isaac. And it's laughter. Und das ist Lachen. Of course there's painful times. Na sicher, es gibt auch schmerzvolle But Zeiten. For the joy that was set before him, he endured the cross. Aber wegen der Freude, die vor ihm gesetzt wurde, hat er das Kreuz erduldet. And this is the spirit-filled life. Und so ist das geisterfüllte Leben. Who's my mom? Wer ist meine Mutter? Is it Sarah? Ist das die Sarah? Or is it Hagar? Oder ist es die Hagar? What do I do in times of trial? Was mache ich in Zeiten der Versuchungen? Do I call up Hagar? Rufe ich da die Hagar wieder hervor? Or do I call up Sarah? Oder rufe ich die Sarah an? Do I look to myself? Schaue ich auf mich selbst? Or do I look to heaven? Oder schaue ich hinauf zum Himmel? Two totally different systems. Zwei komplett völlig neue unterschiedliche Systeme. They cannot be brought together. Und die kann man nicht zusammenfügen. And this is who we are. Und das sind wir. We are born from above. Wir sind von oben her gezeugt. And we lean on heaven. Und wir stützen uns auf den Himmel. The New Jerusalem, the mother of us all. Auf das neue Jerusalem, die Mutter von uns allen. So just to be encouraged today. Einfach um euch zu ermutigen heute. Maybe you're in a little bit of a desert. Vielleicht seid ihr gerade in einer bestimmten Wildnis. And maybe you didn't even know. Und vielleicht kennt ihr gar nicht diesen Unterschied. You kept putting those oars out and trying to row and just getting more and more tired. Nehmt ständig diese Ruder raus und rudert da und werdet immer müder und ermüder. Jesus said, "Come unto me, all you that are heavy laden." Jesus hat gesagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. I'll give you rest. Ich will euch Ruhe geben. And Jesus just take those rows and throw them away. Und der Jesus nimmt diese Ruder und er schmeißt sie weg. What are you doing? Was machst du? Just watch. Schau einfach. This is called a sail. Das hier heißt Segel. This is how you will live from now on. Von jetzt an wirst du so leben. You will wait on me. Du wirst auf mich warten. And you will listen to me. Und du wirst auf mich hören. And I will breathe on you. Und ich werde dich anhauchen. And if I don't breathe, don't do anything. Und wenn ich dich nicht anhauche, dann mach gar nichts. Just wait. Dann warte einfach. And be courageous. Und sei mutig. Just wait on me. Warte auf mich. And listen. und hör zu. And you'll see miracles. Und dann wirst du Wunder erleben. Oh, you might have to wait a little bit. Du musst schon eine kleine Zeit warten. It's just because I'm testing to see if you'll jump in the flesh or not. Aber das ist bloß, um zu sehen, ob du im Fleisch wandelst oder nicht. So maybe you're here tonight, you're visiting. Aber vielleicht ist heute jemand hier und ist auf Besuch hier. And you don't know if you've ever been born of the Spirit. Und du weißt es gar nicht, ob du jemals vom Geist her geboren wurdest. Maybe you believe in God. Vielleicht glaubst du an Gott. You even believe in Jesus. Vielleicht glaubst du sogar an Jesus. But have you ever been born from above? Aber wurdest du jemals von oben her gezeugt? Have you ever received the Holy Spirit? Hast du jemals den Heiligen Geist empfangen? Through a miracle of God. Durch ein Wunder Gottes. That's our prayer tonight. Dafür wollen wir heute Abend beten. We'd like to invite you to pray with us. Und wir wollen dich einladen, mit uns mitzubeten. A very simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. Let's bow our heads. Beugen wir unsere Köpfe. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. That our life is not in our legs or arms. Dass unsere Kraft nicht in unseren Beinen oder Armen ist. But it's in heaven. Sondern im Himmel. Our life is with you. Unser Leben ist bei dir. When we need help, it comes from heaven. Und wenn wir Hilfe brauchen, dann kommt die vom Himmel. Not from our logic. Nicht von unserem logischen Denkvermögen. Not from our cleverness. Nicht von unserer Intelligenz. And Father, we pray for anyone here tonight. Und Vater, wir beten für irgendjemand hier heute, who doesn't know you, der dich nicht kennt, like that, auf diese Weise. Pray with me. Bete mit mir. God in heaven, Gott im Himmel, I want to be born from above. Ich möchte von oben her geboren werden. I want to experience a Christianity, ich möchte ein Christsein erleben, that is effortless, das ohne Anstrengung geschieht, because it comes from you, weil es von dir herkommt, and you are breathing on me. Und du mich bewegst. Fill me with your Spirit tonight. Erfüll mich mit deinem Geist heute. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Through his death. Durch seinen Tod. His burial. Sein begraben worden sein. And his resurrection. Und seine Auferstehung. Please. Bitte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.